Tod, die Hörspielserie zu Babylon Berlin, nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. 6. Folge, 12. März 1930. Herr Kommissar, das letzte Mal brachten Sie keine guten Nachrichten in dieses Haus. Ich hoffe, dass Sie... Ich kann Sie beruhigen. Keine schlechten Nachrichten. Ich würde Ihnen auch gerne ein Glas anbieten, aber Sie sind sicher im Dienst. Schenken Sie ruhig ein. Ein Glas trinke ich. Fantastisch. Ja, der ist außergewöhnlich. Und selten. Ihr Geschmack ist ja generell exotisch. Deshalb habe ich Ihnen auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Aha. Schauen Sie rein. Ah, Yang Tao. Eine Delikatesse. Gleich erkannt. Natürlich, mein Koch ist Chinese. Nun, ich muss gestehen, dass ich das bereits wusste. Sie beziehen die Früchte vom Großmarkt und da ich schon mal da war, dachte ich, ich bringe Ihnen ein paar mit. Das ist sehr freundlich. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz genau, was Sie von mir wollen. Sind Sie unter die Lieferanten gegangen? Das entspricht nicht meinem Bild von der preußischen Polizei. Er ist nervös. Wo Sie von Bildern sprechen. Es gibt eines, das geht mir nicht aus dem Kopf. Das der toten Vivien Frank. Ja, ich habe sie immer bewundert. Und tue es noch. Lock ihn. Sie bewundern Leichen? Sie machten da etwas verwirrende Andeutungen, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Was ich sagen wollte ist, Vivien Frank mag tot sein, aber in ihren Filmen ist sie unsterblich. Ein schwacher Trost. Der einzige, den wir haben. Die meisten trösten sich mit der Unsterblichkeit der Seele. Daran glauben Sie nicht? Seele? Die finden Sie doch auch nur in der Kunst. Nur nicht im Tonfilm, wenn ich Sie neulich richtig verstanden habe. Der Tonfilm ist keine Kunst, das ist Spektakel. Er zeigt uns, wie wir sind und nicht, wie wir sein sollten. Was soll daran Kunst sein? Gute Frage, aber meine ist noch besser. Wie gut kannten Sie Vivien Frank und Jeanette Fastré? Ich sah sie am liebsten auf der Leinwand. Waren die beiden mal hier zu Gast und haben bei der Gelegenheit Yang Tao kennengelernt. Haben Ihre Fragen irgendetwas mit dem Mord an diesen beiden großen Künstlerinnen zu tun? Ja. Ich gehe einer Spur nach. Gut, dann muss ich Ihnen, glaube ich, etwas zeigen. Kommen Sie bitte mit. Was wird das denn jetzt? Vielleicht könnte das einige Ihrer Fragen beantworten. In puncto Yang Tao, meine ich. Wohin gehen wir denn? Sie werden sehen. Sie werden sehen, sagt der geheimnisvolle Mann. Er steht auf, öffnet eine versteckte Tür im Bücherregal. Dahinter ein dunkler Gang. Der Kommissar ist argwöhnisch. Der Mann geht vor, winkt dem Kommissar. Schrifttafel, hier entlang. Eine untersichtige, weitwinklig. Die beiden Männer kommen die Treppe herunter. Das Gegenlicht wirft ihre Schatten eindrucksvoll auf die Wand. Der Kommissar bleibt zur Sicherheit hinter dem geheimnisvollen Mann. Der Mann bedeutet dem Kommissar, sich umzuschauen. Sie haben ein privates Filmstudio hier unten? Ja, und ein Kino. Hat mein Vater für mich gebaut. Den richtigen Vater muss man haben. Tja, wie man's nimmt. Es ist beeindruckend. Der Kommissar ist vom Anblick des Kinos so verblüfft, dass er unvorsichtig wird. Detailaufnahme. Der geheimnisvolle Mann hält einen Totschläger in der Hand. Er holt aus. Eine Unverschämtheit ist das! Was erlauben Sie sich? Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Heinrich Antonius Bellmann, wenn ich mich nicht irre. Wie kommen Sie dazu, mich so lange warten zu lassen? Seit einer Stunde sitze ich da draußen! Sie haben das Büro und die Privatwohnung meines Mandanten durchsuchen lassen. Und Sie behindern dauernd meine Dreharbeiten! Polizeiarbeit hat leider manchmal die Eigenschaft, störend zu wirken. Wenn Ihnen daraus irgendwelche Nachteile erwachsen sind, bitte ich das zu entschuldigen. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Wie war es denn beim Tod von Betty Winter? Ist Ihnen daraus ein finanzieller Schaden entstanden? Was glauben denn Sie? Sie war meine wichtigste Schauspielerin. Deshalb haben Sie sie so hoch versichert. Wir haben in Ihren Unterlagen... Wo war es noch? Hier, diese Police gefunden. 500.000 Mark im Todesfall, Ein Tod durch Unfall oder Sabotage ausdrücklich inbegriffen. Man muss sich doch absichern. Ich habe das Geld ja auch noch gar nicht bekommen. Aber als Sicherheit eingesetzt, um Ihre Werbekampagne für Liebesgewitter finanzieren zu können. Das ist ja wohl kein Verbrechen. Zeigt aber ziemlich deutlich, wie viel Vorteil Ihnen aus dem Tod Ihres Stars erwachsen ist. Ich verbitte mir jegliche Unterstellungen, die meinen Mandanten zum Mörder von Betty Winter erklären. Ich habe nur zwei Dinge ausgeführt, die unbestritten feststehen. Dass Betty Winter mit Vorsatz getötet wurde und dass ihr Mandant durch diesen Tod mehr Vorarztnachteile hat. Und was ist mit dem Nutzen, den Manfred Oppenberg aus der Sache zieht? Er hat diesen feinen Herrn Krempin bei mir eingeschleust, der sich irgendwelche teuflischen Konstruktionen ausgedacht hat. Dann erzählen Sie mir doch mal in aller Ruhe, was wirklich passiert ist an diesem 28. Februar. Was glauben Sie, wie viele Menschen hier schon gesessen haben und mir fast dankbar waren, dass sie endlich ihr Herz ausschütten konnten? Also, da gibt es nicht viel auszuschütten. Dass mit diesem angeblichen Peter Glaser, also Krempin, etwas faul war, das habe ich schon länger geahnt und ihn beobachten lassen. Aber so lange mit seiner Enttarnung gewartet, bis er seine Sabotagekonstruktion gebaut hatte. Was soll ich denn machen? Ich musste doch irgendwas gegen ihn in der Hand haben, um beweisen zu können, zu was Oppenberg alles in der Lage ist. Meine Leute haben mir gesagt, dass er viel öfter als nötig auf den Beleuchtungsbrücken unterwegs ist. Aber dass das dann so ausgeht. Sie müssen dazu nichts weiter ausführen, Herr Bellmann. Ich lasse mir doch keinen Mord in die Schuhe schieben. Hören Sie, ich weiß nicht, wer die Konstruktion benutzt hat. Als der Scheinwerfer runterkam, war ich beim Tonmeister in der Kabine. Dafür gibt es Dutzende Zeugen. Sicher. Tja, das wär's vorerst von unserer Seite. Kriminalrat Lanke von der Inspektion E möchte Sie noch sprechen. Bei der Sichtung Ihrer Filmrollen haben wir pornografisches Material gefunden. Das ist eine Unverschämtheit. Eines Tages kriegen Sie und der ganze Apparat hier die Quittung. Inspektion E ist am Ende des Ganges. Sie werden schon erwartet. Die war zu. Wer ist der Nächste? Viktor Meissner, der Mann von Betty Winter. Ist Rat endlich da? Wo sind Sie? In meinem Gefängnis. Mit Ihnen. Eine alte Frau in einem schwarzen Kleid. Wer sind Sie? Oh. Sie haben Ihre Stimme noch. Das wundert mich. Mein Gott, ist mir schlecht. Was haben Sie mit mir gemacht? Ich habe nichts mit Ihnen gemacht. Wolfgang. Ihnen sicher eine Spritze gegeben und sie dann hier hochgebracht. Was für eine Spritze? Insulin. Woher wissen Sie das? Ich bin Ihre Mutter. Was ist mit Ihrer Stimme? Hat Ihr Sohn Ihnen die Stimmbänder entfernt? Sehen Sie den See? Dort unten. Ich würde so gern noch einmal hin, dort unten im Wind stehen. Aber er lässt mich nicht. Ich muss hier raus. Geben Sie sich keine Mühe. Von hier gibt's kein Entkommen. Die Fenster sind vergittert. Und der Turm ist 15 Meter hoch. Man hat den Jungen eingesperrt, nicht ich. Aber er riecht sich an mir. Ist das nicht komisch? Was hat er vor? Nichts mehr. Er hat schon alles erledigt. Hat ihm die Spritze verpasst. Sie sind bloß noch hier, um zu sterben. Herzliches Beileid zum Verlust Ihrer Frau, Herr Meissner. Danke, Herr Gennert. Und herzlichen Glückwunsch. Wozu? Zu Ihrem neuen Theater. Ach so, das. Da bin ich nur der künstlerische Leiter. Und Sie spielen doch auch sicher dort die ein oder andere Rolle. Wenn es sich ergibt. Wer hat das Gebäude denn gekauft? Es ist nur gepachtet. Auch das ist sehr aufwendig. Wie finanzieren Sie das? Ich habe von meiner Frau kein großes Erbe zu erwarten, wenn Sie das meinen, Herr Kriminalrat. Dann sagen Sie mir doch, wie die Finanzierung aussieht. Ich habe eine stille Teilhaberin. Cora Bellmann. Ach, Herr Bellmann war vorhin hier. Er hat gar nichts davon gesagt. Er ist doch ganz auf seine Filme konzentriert. Aber es war seine Idee. So können wir Originalstoffe von der Leinwand auf die Bühne bringen. Und umgekehrt. Gerade jetzt, wo der Film sprechen kann, ist das doch ein naheliegender Gedanke. Wollte Ihre Frau denn auch mitspielen? Kleinere Rollen, aber sie wollte sich vor allem um ihre Filmkarriere kümmern. Höre ich da einen gewissen Ärger in Ihrer Stimme? Nein, gar nicht. Betty und ich waren ein Herz und eine Seele. Auch nach so vielen Jahren noch. Wir haben da aber eine ganz andere Zeugenaussage. Inwiefern? Ihr Portier hat angegeben, dass Sie oft gestritten haben. Auf dem Weg zum Auto zum Beispiel. Nun, auch das gehört zum Alltag in der Ehe und zur echten Liebe. Du bist doch nichts als ein glatzköpfiger Verlierer. Ist also eine Liebesbekundung Ihrer Frau? Betty war besonders schön im Zorn. Sie tragen ein Toupet? Ja. Wo waren Sie denn am 7. März um die Mittagszeit? Was war an diesem Tag? Da wurde Felix Krempin von einem Unbekannten vom Funkturm gestoßen. In den Zeitungen stand, es war Selbstmord. Jetzt sage ich Ihnen mal was, das nicht in der Zeitung stand. Wir haben ein Toupet gefunden. Im Gebüsch unter dem Funkturm. Es ist anzunehmen, dass es eben vom Kopf geflattert ist, als er die Außentreppe hinuntergelaufen ist. Ich vermisse keins. Meine Toupets sind Maßanfertigungen. Sie können das gerne vergleichen. Das ist doch bestimmt nicht nötig. Sagen Sie einfach, wo waren Sie an diesem Tag um die Mittagszeit? Da war ich zwischen 12 und 2 zu Hause. Das wissen Sie so genau. Wenn der Drehplan das zulässt, mache ich immer ein kleines Mittagsschläfchen. Waren Sie allein? Ich bin Witwer, was denken Sie denn? Aber mein Portier kann sicher bestätigen. Das werden wir überprüfen. Doch noch mal zum Tod Ihrer Frau. Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Frau mit Wasser zu übergießen, als sie da am Boden lag? Sie wussten doch, dass alles voller Stromkabel war. Daran habe ich eben nicht gedacht. Sie brannte. Ich musste was tun. Ja, Sie haben recht, Herr Meissner. Ich danke Ihnen. Kann ich dann jetzt gehen? Können Sie. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht mehr. Und? Was meinen Sie? Mir scheint, als hätten alle Beteiligten von Betty Winters Tod was gehabt. Nur Sie selbst nicht. Wir müssen Meissners Umfeld noch mal richtig auf den Zahn fühlen. Schicken Sie jemanden zum Set. Jemanden, der harmlos wirkt, aber sich beweisen will. Sie sehen wirklich sehr schlecht aus. Halt die Schnauze. Ruhig bleiben. Du brauchst sie vielleicht noch. Haben Sie vielleicht irgendwas Süßes? Hier gibt's nichts zu essen. Wolfgang fährt immer alles weg. Was heißt Pferd? Das heißt Pferd. Mit dem Speiseaufzug. Wo ist er? Ein Telefon? Es gibt hier ein Telefon? Kiri und Fräulein Ritter. Ich wollte Kiri nur übergeben. Sie teilen sich jetzt die Fürsorge? Ja. Aber ich habe heute Nachmittag Vorlesung und hatte mit Kommissar Rath ausgemacht, dass ich sie ihm vorher vorbeibringe. Tja, er ist leider nicht da. Und hat, wie üblich, auch nichts hinterlassen, wo er hin ist. Doch, da hat er sich gebessert. Warten Sie, ich schaue nach. Er ist bei Wolfgang Marquardt, Sandwerder 5. Komm, Kiri. Dann machen wir heute mal die große Gassi-Runde. Der geheimnisvolle Mann möchte noch einmal die Angst in der Stimme des Kommissars hören. Er selbst erinnert sich jeden Tag an seine alte Stimme, bevor sie von der Krankheit zerstört wurde, bevor die Krankheit ihre zerstörerische Macht über seinen Körper bekam. Ja. Man kann nicht hinaus telefonieren. Die Wählscheibe ist abmontiert. Ich verstehe. Herr Kommissar, wie geht es Ihnen? Das wissen Sie doch am besten. Sie hätten mich nicht besuchen dürfen. Nicht jetzt schon. Marquardt, noch können Sie zurück. Lassen Sie mich gehen. Retten Sie mein Leben. Wenn ich sterbe, wird alles nur noch schlimmer. Hören Sie auf zu jammern! Sie haben nichts verstanden, nichts! Was gibt es da zu verstehen? Sie haben zwei Frauen ermordet. Ich habe sie unsterblich gemacht! Machen Sie das dem Richter weiß. Dazu wird es nie kommen! Ich wollte Ihnen lediglich erklären, dass es mir leid tut. Aber Sie haben mir keine Wahl gelassen. Deswegen müssen Sie dieses Opfer bringen. Marquardt? Herr Kommissar, Marquardt, bitte. Sterben Sie wohl. Marquardt, bitte. Der kann so lange bitten. Wo ist denn dieser Speiseaufzug? Ach, der nützt denen doch nichts. Lassen Sie uns die Zeit nicht verschwenden und noch ein wenig plaudern, ja. Als Regisseur wissen Sie doch sicher am besten, was sich so hinter den Kulissen abspielt, hm, Herr Dressler? Tja, gab es. Mir sagte keiner was. Ja, wer hier mit wem stellt sich ein hat, ich bin der Letzte, der hier was erfährt. Ach, wahrscheinlich aus Respekt. Mit wem müsste ich dann am besten sprechen? Na, Maske natürlich. Haben Sie nicht erzählt, dass Sie noch mal zum See hinunter wollen, den Wind in den Haaren spüren? Ah, das sind doch nur Träume. Halten Sie. Schließen Sie jetzt die Klappe. Bitte schicken Sie Aufzug runter in die Küche. Ich weiß nicht. Mir geht es sehr schlecht. Schicken Sie Bett. Schicken Sie den Aufzug los. Ich verspreche es. Was sagt Wolfgang dann? Finden Sie sich doch nicht damit ab, was Ihr Sohn mit Ihnen macht. Er hasst mich und ich liebe ihn. Das ist mein Schicksal. Nein, man kann sein Schicksal selbst auf den Arm nehmen. In die Hand. So geht es los. Das haut doch nicht hin. Es kommt immer anders. Man wird von den falschen Leuten geliebt und von den falschen Leuten gehasst. Denken Sie deshalb einmal an sich. Wenn ich Ihnen helfe, darf ich dann sehen. Sehr sicher. Erhält Sie wie ein Tier. Ich befreie Sie. Machen Sie zu, bitte. Den Aufzug los. Sie können in Minuten spazieren. In ein paar Minuten. Geri und Pewik. Keine Angst. Ich setze dich nicht hier allein ins Auto. Wir klingeln kurz, ich lasse dich hier und fahre zur Universität. Jetzt aber still. Du kannst es wohl nicht erwarten, dein Herrchen wiederzusehen. Du bist ja richtig fixiert auf ihn. Das muss sich aber ändern. Sonst werden wir zwei keine Freundinnen. Niemand da. Vielleicht sitzen Sie im Garten und hören die Klingel nicht. Sie wünschen? Ich suche Kommissar Rath. Der ist nicht hier. Aber sein Auto parkt doch da. Er sprang nicht an. Deshalb ist er mit der S-Bahn in die Stadt zurückgefahren. Oh. Wann war das? Vor anderthalb Stunden. Hm. Naja, schade. Komm, Kiri. Wir müssen zurück. Kiri! Was hat sie denn? Keine Ahnung. Entschuldigung. Ach, das macht doch nichts. Kommen Sie doch herein. Wir suchen Sie gemeinsam. Danke. Kommen Sie. Sie hat ein sehr schönes Gesicht. Der geheimnisvolle Mann kann sich gut vorstellen, schon bald mit ihr zu drehen. Ich verkaufe euch meine Augen. So, Marquardt. Sie ist hier noch da. Kaum noch Luft. Oh, oh Gott, was für ein Dreck. Ich verhungere in einem schwarzen Aufzug. Ich verhungere in einem Speiseaufzug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also zu Ihnen hätten wir ja schon viel früher kommen müssen. Ja, natürlich. Die Maske hält einen Film zusammen, nicht die Regie oder Aufnahmeleitung. Man ist so etwas wie ein Set-Psychologe. Mhm, interessant. Aber Sie sind sicher, dass Viktor Meissner Ihren Perückenkoffer gestohlen hat, ja? Ich habe ihn damit weggehen sehen. Ich wollte keine Sache draus machen, das wäre sinnlos. Am Ende werde trotzdem ich gefeuert, nicht der Star. Und wie war das mit der Apparatur, die den Scheinwerfer auf Betty Winter hat stürzen lassen? Viktor wusste davon. Wir standen hinter einem Vorhang, als Bellmann Krempin zur Rede gestellt hat. Wieso hinter dem Vorhang? Zufall. Hatten Sie ein Verhältnis mit Herrn Meissner? Nein. Hat er Sie wegen Cora Bellmann verlassen? Niemand hat mich verlassen. Ich wollte nur aussagen, was Sie wissen müssen. Wenn Sie so wollen, mein persönlicher Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Der ist Ihnen bestens gelungen. Keiner kommt raus. Auf die Füße. Vater! Ich nehme Stachelbär. Da haben Sie auch Hund im Kölnerkranz. Schokolade. Mir ist so kalt. Kalter Hund. Was ist denn? Der Speiseaufzug. Vielleicht wittert sie da Bratenreste. Sie macht sich eigentlich nicht viel aus Fleisch. Erlauben Sie, dass wir mal nachschauen? Ja, sicher. Giri! Was? Zum Teufel! Du Zucker! Giri, fass! Kehle! Hau ab! Du sie! Au! Du beißt mich! Sie sollten besser aufpassen, Herr Marquardt. Wer unseren Hund tritt, kriegt's mit dem Teekesselchen. Zucker. Zucker. Das finde ich aber auch. Wir haben Rat. Wo war er? Sieht so aus, als hätte er den Serienmörder gestellt. Wolfgang Marquardt. Charlotte Ritter hat ihn dann überwältigt. Sie halten ja sehr große Stücke auf die junge Dame. Die jungen Herren geben dazu ja nicht sehr viel Anlass. Wo ist er jetzt? Rat? In der Charité. Und Marquardt? Auf dem Transport nach Moabit. Ins Gefängniskrankenhaus. Hören Sie auf, mich anzustarren. Der Kollege starrt nicht. Sie können keine Forderung mehr stellen, Herr Marquardt. Ihr teurer Anzug ist nichts mehr wert. Was wissen Sie denn schon über mich? Nicht viel, nur dass Sie sich den Fortschritt verschließen und jetzt ins Gefängnis kommen. Könnten Sie mir bitte meine Medizin... Was ist denn jetzt? Der kriegt hier hinten einen Anfall. Halten Sie den Wagen an! Halten Sie an! Er hat Schaum vor Mund. Als Mann, ersticken Sie den Wagen an! Jetzt halten Sie an! Herein. Guten Tag. Ich sehe Sie in bester Gesellschaft. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Er hat eine Infusion bekommen. Der Arzt meinte, ein paar Minuten später wäre ich ins Koma gefallen. Und niemand hätte feststellen können, warum. Wirklich teuflisch, eine Überdosis Insulin zu spritzen. So hat Marquardt auch Vivian Frank und Jeanette Fastré getötet. Und wir haben Viktor Meissner wegen Mordes an Felix Krempin zur Fahndung ausgeschrieben. Ach. Ja. Vermutlich hat Meissner die Sabotagekonstruktion von Krempin wieder scharf geschaltet, um seine Frau loszuwerden. Als der Scheinwerfer sie nicht sofort umgebracht hat, hat er kurzerhand mit dem Löschwasser nachgeholfen. Was wir aber kaum nachweisen können. Doch Krempin war der Einzige, der das wusste und deshalb sterben musste. Und das können wir Meissner nachweisen. Den werden wir bald haben. Marquardt, er ist entkommen. Er hat einen Anfall vorgetäuscht und Brenner die Waffe entwendet. Er ist auf der Flucht. Brenner. Dieses unfähige Arschloch! Letzte Szene. Über den Dächern der Stadt. Eine weiße Schneedecke hat sich auf die Welt gelegt. Sie dämpft alles ab, lässt die Stadt unschuldig und friedlich wirken. Der geheimnisvolle Mann hat sie alle getäuscht. Er ist derjenige, der entscheidet über Leben und Tod. Er ist seinen Bewachern entkommen. Er war schneller als die Fahnder. Er hat den Missetäter aufgespürt und an sich gekettet, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Totale. Die beiden Männer sitzen auf einem sehr hohen Gebäude. Nahaufnahme des Täters, der das Gesicht der wunderschönen Schauspielerin verbrannt hat. Er sieht mit aufgerissenen Augen, wie sich der geheimnisvolle Mann eine Flüssigkeit mit einer Spritze in den Bauch injiziert. Sie sitzen auf der Brüstung und die Stunde des Schicksals ist gekommen. Der geheimnisvolle Mann spürt die Ohnmacht anrollen. Schweiß bildet sich auf seiner Haut. Er wird hinunterstürzen und den anderen mit sich reißen. Es ist nun unabwendbar. Die Geigen schwirren lauter und lauter. Gleich ist er kein unbedeutender Mensch mehr, sondern ein Filmheld, ein Kunstwerk. Unsterblich. Die Musik reißt ab und es erklingt die Stille vor dem Tod. Die Welt im Blick. Nachrichten auf der Höhe der Zeit. Liebesgewitter bricht alle Rekorde. Mit Betroffenheit und Bewunderung sieht das Publikum den letzten Film von Betty Winter und Viktor Meissner. Ehepaar im Leben, beide tragisch verstorben, durch diesen Film für immer vereint. Die Labelle Filmproduktion hat sich dank des Erfolges von Liebesgewitter zu einer neuen Größe in der deutschen Filmlandschaft entwickelt. Die in hoher Schlagzahl von der Labelle produzierten tönenden Wochenschauen gewähren den deutschen Kinozuschauern eine deutsche Sicht der Welt. National, ehrlich, bodenständig. Das ist der Film der Zukunft. Der Stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 6 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabe. Folge 6. Mit Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Alice Dwyer als Charlie Ritter, Rudolf Kowalski als Oberkommissar Böhm, Jakob Diehl als Marquardt, Fabian Busch als Kriminalsekretär Gräf, Susanne Barth als Mutter Marquardt. In weiteren Rollen Johanna Gasdorf, Jan-Gregor Kremp, Malte Akona, Luzi Kurt und viele andere. Besetzung Ulrich Korn. Komposition Verena Guido. Es spielten das WDR-Funkhausorchester und viele andere. Gesang Annika Mauer. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Luzi Kurt und Valentina Celachmetovic. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD-Hörspielprogramme und Deutschlandradio 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach und Holger Rink.